Deutschland, auf, auf zum Kampf, zum Kampf. Hier deutsche Vaterland, dem Adolf Hitler haben wir geschworen. Dem Adolf Hitler reichen wir die Hand. Dem Adolf Hitler haben wir geschworen. Ein Mann, so fest wie eine Eiche, hat gewiss, schon manchen Sturm erlebt. Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche, wie es so vielen Hitlerleuten geht. Drum auf zum Kampf, mit braunen Bataillonen. Das Dritte Reich, ja Reich, ist unser hohes Ziel. Des Weltkriegs Tote, diese 2 Millionen, verpflichten uns, ja, uns zu Kampf und Sieg. Des Weltkriegs Tote.